Hallo und herzlich willkommen zur 144. Episode der Wechselzone. An meiner Seite momentan erstmal nur der Adrian. Ja, hi. Wir kriegen gleich noch einen Gast dazu, aber kommt später. Jetzt quatschen wir über die wichtigen Dinge im Leben. Adrian, worum geht's? Ja, es geht um den am letzten Sonntag stattgefundenen Super Bowl. Den wir uns gemeinsam angeschaut haben in Gießener Kinopolis. Ne, wir hatten auch mit den Patrick dabei. Genau, wir hatten den Patrick dabei, den wollte ich jetzt nicht unterschlagen. War sehr coole Geschichte. Wir haben ja schon so ein bisschen die letzten Wochen so ein bisschen über Football gequatscht hier und wollten jetzt auch einmal nochmal 2-3 Minuten ganz kurz den Super Bowl Revue passieren lassen. Ich fand die ganze Geschichte schon ganz cool in Kinopolis, mal was anderes gewesen. Ich muss sagen, ich war in den letzten Jahren schon ziemlich der Super Bowl Müffel, weil da wirklich so, ja, also gerade mit New England, gut, letztes Jahr habe ich mir auch so angeschaut, weil da die Rams mit im Super Bowl standen und das hat mich schon interessiert, aber so die Jahre davor, ja, habe ich mir meistens es im Real Life angeguckt und dieses Jahr war tatsächlich ein Super Bowl, stand auf dem Programm, der sehr, sehr interessant wirkte und meiner Meinung nach standen auch zu Recht die zwei wirklich besten Mannschaften im Super Bowl. Und um es vorwegzunehmen, finde ich aber auch, dass die beste Mannschaft gewonnen hat und zu Recht auch gewonnen hat. Aber das Ganze drumherum im Kinopolis fand ich ganz cool, war okay. Das einzige Manko, wir haben so ein bisschen gehofft, es gibt vielleicht ein bisschen American Food, das war nicht der Fall. Aber ansonsten war es doch ganz, ganz nett, sich auf so einer riesen Leinwand in Kinopolis das Ganze zu Gemüte führen zu lassen. Also das war schon ganz, ganz cool, ja. Wie fandst du es? Ja, also ich bin ein bisschen ganz klein wenig gemischt, mit gemischten Gefühlen da rausgegangen. Nicht, weil die Mannschaft, der ich die Traum gedrückt habe, gewonnen hat, sondern dieses Erlebnis im Kinopolis, ich hatte es mir vielleicht ein bisschen auch anders vorgestellt, ich weiß nicht, also es ist wirklich so, als würde man in einem riesen Wohnzimmer sitzen mit ganz vielen Leuten, die da auch Spaß an der Sache haben, aber was mir vielleicht nicht ganz so gefallen hat, wie du auch sagtest, jetzt gab es nicht unbedingt, es gab halt nur die normalen Sachen, die es am Kino halt einfach gibt und das fand ich erstmal schon ein bisschen schwach, das hätten sie vielleicht ein bisschen anders lösen können, zumal auch du sagtest, dass die jetzt schon ins dritte Jahr damit gehen, glaube ich. Und ich glaube, letztes Jahr hast du schon mal gefragt, aber da hat mich der Super Bowl eigentlich nicht so interessiert, war auch mein Glück, weil ich wollte dich eigentlich schon, als du es gesagt hast, also geguckt hast, bemitleiden, weil es war ja ein ganz, ganz schlechter Super Bowl, aber dieser hat ja wenigstens das gehalten, was er versprochen hat, finde ich. Es war wirklich ein spannendes Spiel. Ich kann mich an eine Szene erinnern, so im dritten Quarter, wo der Adrian mich fragte, ob alles in Ordnung ist, weil ich war schon ein bisschen angesäuert, obwohl ich von vornherein gesagt habe, ich gönne es beiden Mannschaften, aber da hat einfach die 49ers ausgesehen, als würden sie das Ding schaukeln und da hat es mich doch ein bisschen getroffen, weil ich in der Phase noch nicht das gesehen habe von Kansas City, was ich mir erhofft hatte. Das kam ja dann ein bisschen später noch, aber nichtsdestotrotz war es bis dahin ein super Super Bowl mit euch beiden das zu erleben, fand ich auch richtig cool. Was mich persönlich sehr, sehr gestört hat, war, das Bild kam von RAN, beziehungsweise von Pro7. Was natürlich dann auch viele Werbung und wir kennen sie alle auswendig mittlerweile. Ich kann also auch die immer noch Werbung war die reinste Gehirnwäsche. Ne? Das war ja wirklich, wirklich krass, weil in jede Pause, und im Football hat man viele Pausen, kam immer wieder die gleiche Werbung. Also das Parship und Chio-Chips. Also davon träume ich bis heute noch. Ja, die Werbung war echt nervig. Jetzt mal bei The Zone, ich habe mir dann nochmal so ein bisschen die Highlights und auch ein bisschen so das letzte Quarter hatte ich mir dann auch nochmal bei The Zone im Real Life angeschaut und da gibt es zwischen den Pausen gab es da den Vollmond Kuhn mit einem Moderator, die dann immer noch mal ein bisschen was besprochen haben. Also die haben gar keine Pausen gehabt so richtig, außer halt in den Pausen haben die halt noch ein bisschen was analysiert und so, was ich auch richtig cool finde, weil das hat mir so ein bisschen gefehlt. Also Ja, also ich glaube, wir beide sind auch da ein bisschen verwöhnt durch die Red Zone, Übertragung, dass da quasi immer Action ist und man ist dann halt auch nicht mehr so gewohnt, die Unterbrechung in dem Spiel. Gut, also es ist halt beim Super Bowl einfach so, weil es nur eine Mannschaft gibt, die spielt, beziehungsweise in den ganzen Playoffs. Aber dann nichtsdestotrotz, ja, das mit dieser Werbung, das ist ja echt nervig gewesen. Und ja, ansonsten muss ich ein bisschen sagen, was mich hinten raus gestört hat, war, dass wir immer gesessen haben. Was ich meine, ich hatte mir so ein bisschen vorgestellt, dass man vielleicht so ein bisschen da auch steht oder sich auch vielleicht noch andere Leute da so unterhält oder sowas. Aber das war eigentlich wirklich so, als würde man einen Film im Kino sehen, kam mir so ein bisschen vor, weißt Ja, du? das Problem ist halt, das ist ja mitten in der Nacht, ne? Also das Ganze ging ja um 12:30 ging das los, bis um wann? 4:20 oder so, ne? War jetzt dann im Endeffekt Schluss. Und das da, also habe ich schon gesehen, so drumherum sind schon dem einen oder anderen die Augen zugefallen. Also, ne, und ich selbst wurde dann auch irgendwann müde. Und da hast du natürlich jetzt auch noch nicht so den Elan, da jetzt, da ist ja auch dunkel, ne? Wie halt beim Film auch. Und da wird man schon ein bisschen müde. Und ich habe auch eigentlich gedacht, wobei, ne, es wurde geklatscht, es wurde da rumgerufen, ja, jetzt war jetzt nicht so, jetzt war irgendwo im Stadion oder so, aber ja, also ich glaube, das lag schon so ein bisschen an der Zeit und auch so, ne, daran, dass es halt Kino ist, ne? Also wenn du jetzt irgendwo in eine, keine Ahnung, in eine Hessenhalle in Gießen gemacht hättest, wo man auch stehen kann, stehen muss, ne, zum Teil auch, dann wäre das auch so ein bisschen anders. Aber wenn du dich da so gemütlich in so einen Kinosessel setzt, das Licht ausgemacht wird dann mitten in der Nacht, da wird man halt so ein bisschen müde, finde ich. Ja, Und da so hatte ging ich es mir halt, auch. ich hatte so ein bisschen damit gerechnet, dass vielleicht so ganz leichtes Licht an ist, weißt du? Weil dieses komplette Dunkel, das hat mich auch so ein bisschen irritiert dann, weil im Endeffekt, ich wollte ja keinen Film sehen, ich wollte ja doch schon so ein bisschen, weil wenn wir jetzt zu uns bei dir getroffen hätten, dann würden wir ja auch so vielleicht mal, keine Ahnung, in die Küche gehen, sich irgendwas holen oder auch mal vielleicht, ja, so nebenbei sitzen und unterhalten, weil da ist ja auch das Licht an, sag ich jetzt mal. Und da ist halt wirklich, das kam mir so ein bisschen vor, wie ein, denkst, wie jetzt, als würde ich einen Kinofilm gucken, aber es war auf jeden Fall, Ja, war ein okay, cooles war okay. Erlebnis. Also muss ich jetzt nicht jedes Jahr haben, aber ich wollte das mal mitgemacht haben, ne, wollte das mal sehen. Aber ja, schon alleine dadurch, dass tatsächlich von ProSieben übertragen wurde. Also ich bin da halt so ein DAZN-Gucker und auch gerne auch im Originalkommentar. Red Zone ist ja eh im Originalkommentar. Ne? Red Zone, für die, die es nicht kennen, ist quasi so, man kennt das ja von der Bundesliga-Konferenz, sowas ähnliches, ne? Ein ähnliches Format und dann halt immer im US-Originalkommentar und dann, ja, die Jungs wissen, wovon sie da reden. Und das macht halt ein bisschen mehr Spaß, noch ein bisschen mehr Spaß zu gucken als sonst schon. Aber das ist ja auch irgendwo jammern, da schon auf so ein bisschen höherem Niveau, weil im Endeffekt war das schon ganz okay. Ja. Ja, auf jeden Fall, wenn an der Bericht, den wir jetzt so ein bisschen über das Kinopolis gehalten haben, beziehungsweise über diese Übertragung, euch gefallen hat und sagt, ey, das klingt doch gar nicht so schlecht, dann macht das nächstes Jahr doch einfach. Ich glaube, das gibt es auch in anderen Kinopolis bestimmt. Ja, nichtsdestotrotz, zum Spiel, also ich fand es super. Ich fand es echt richtig cooles, denkst, richtig cooles Super Bowl. Ich habe auch später zu Patrick gesagt, der ja eher für die 49ers war, habe ich so gesagt, als die Chiefs dann im ersten Quarter schon in Front lagen mit 10 zu 3, da habe ich schon gesagt, bleib doch mal locker, das wird alles noch, das ist ein langes Spiel. Dann wirkt es genau andersrum, dann sahen die 49ers als der Sieger aus und da habe ich so ein bisschen gedacht, na, das sieht jetzt echt nicht mehr so gut aus und gut. Es ging halt wirklich hin und her und ich fand es ein richtig gutes Spiel und deswegen hatte ich mir das dann im Hinterher nochmal auf jeden Fall so zwei, dreimal so die Highlights reingezogen und dann nochmal so die letzten, ja, wie gesagt, so immer ein bisschen vorgespult so beim Schauen, das, was mich dann halt, wo ich wusste, da kommt jetzt nichts, da habe ich halt immer ein bisschen vorgespult. War auf jeden Fall sehr, sehr interessant und ja, auf jeden Fall wünsche ich den Chiefs alles Gute für die Zukunft. Da, wenn ihr eine schlagkräftige Mannschaft habt, dann könntet ihr auch eine Dynastie vielleicht demnächst starten. Fände ich cool. Ja, mit der Mannschaft ist das auf jeden Fall möglich. Schauen wir mal. Ja, werden wir schauen. Gut, widmen wir uns dem, wofür wir hier sind, ne, eigentlich, und gehen wir zu unserem Interviewgast über. Es ist der Ludwig. Der, ja, es ist schon mittlerweile, ja, wir haben heute den 4. Februar, also mittlerweile etwas über eine Woche her. Da fand der Rodgau 50 statt, hier in Hessen, in der Nähe von Frankfurt, Offenbach, wie man mag. Und ja, Ludwig hat er ganz gut abgeschnitten, aber das wird er uns ja schon ausführlich selbst gleich erzählen. Ja, wir hatten auf jeden Fall viel Spaß beim Interview. Auf jeden Fall. Und das wünschen wir euch doch jetzt auch. Alles klar, dann bis später. So, dann machen wir mal weiter mit dem Interview. Und zwar habe ich an meiner Seite immer noch den Adrian und wir haben uns den Ludwig dazu geholt. Und wenn die beiden am Start sind, besprechen wir heute mal ausnahmsweise kein Buch. Denn der Ludwig ist den Rottgau 50 gelaufen und da wollen wir den doch mal ausquetschen, wie es für ihn da gelaufen ist. Aber erstmal herzlich willkommen, Ludwig. Ja, hallo zusammen aus Berlin. Hi. Ja, Ludwig, du hast dich ja nach deinem Marathonerfolg hast du dich entschlossen, jetzt ein bisschen mehr auf die Ultraszene zu deinen Blick zu richten und ja, da hast du dir erstmal als erstes ja, sagen wir Standortbestimmung hast du dir den Rottgau 50 ausgesucht. War der schon länger auf deiner Liste oder hat sich das so ein bisschen ergeben durch deinen Trainer, der ja hier in der Nähe lebt? Ja, es ist tatsächlich gar nicht das erste Mal. Ich bin jetzt zum dritten Mal in Rottgau dabei. Und Okay. ja, nachdem ich ja im letzten Jahr schon in Wuppertal jetzt ernsthaft auf die Ultras gewechselt bin, ist Rottgau inzwischen eigentlich schon so ein bisschen ein alljährliches Highlight und schon fast ein obligatorischer Lauf geworden. Und ja, ich habe auch ein bisschen eine spezielle Beziehung zu Rottgau, weil der eigentlich jedes Jahr ein bisschen anders ist. Und beim ersten Mal, vor 3 Jahren inzwischen, war es ein sehr guter Lauf. Also war mein erster Ultra, war eigentlich eine sehr gute Erfahrung, sozusagen der Start über die Marathon-Distanz hinaus. Im letzten Jahr war es ein ziemliches Desaster und in diesem Jahr lief es wieder sehr gut. Also ja, ist auf jeden Fall ein super Lauf und hat auch dieses Jahr wieder sehr viel Spaß gemacht. Und Ja, cool. man muss sagen, es entwickelt sich ja auch richtig, ne? Also die Veranstaltung an sich, das wird ja jedes Jahr auch größer, ne? Die Anmeldezahlen beziehungsweise die Starterzahlen gehen ja schon so in Tausenderbereich, ne? Also ich zu meinem Teil muss sagen, ich war zum allerersten Mal beim Rottgau beim Wettkampf, auch jetzt, wenn ich nicht gestartet bin, aber ich habe mir das zum allerersten Mal da angeguckt, obwohl es nie so weit weg von mir ist. Und ich muss schon sagen, das ist schon hier in der Umgebung so ein Frühjahrsklassiker, ne? So für die Läufer, für die Ultraszene. Das zeigt ja auch so ein bisschen, dass auch der Hessische Rundfunk, H3 war ja mit vor Ort. In der Hessenschau gab es eine kurze Reportage, die man sich immer noch in der Mediathek angucken kann. Da ist der Ludwig nämlich auch zu sehen. Ja, also ne, das zeigt schon so ein bisschen den Stellenwert, ne, so des Wettkampfs, gerade zu der frühen Jahreszeit. Ja, es ist halt wirklich ein sehr, sehr schöner Wettkampf, das muss man schon sagen. Es ist auch super, wirklich ganz toll organisiert vom Rottgau Lauftreff e.V., der das irgendwie jetzt auch schon seit 20 Jahren, glaube ich, macht. Und also sagen wir mal so, von der Wettbewerbsplanung oder von der Saison ist es jetzt nicht besonders dankbar, der Termin, weil es halt wirklich Ende Januar ist. Also zum einen ist es da meistens ziemlich kalt und ungemütlich und zum anderen ist man eigentlich so direkt im Wintertraining und baut eigentlich das neue Jahr wieder so ein bisschen auf und dann gleich so einen Jahreshöhepunkt zu haben, das ist nicht ganz unanstrengend. Auf der anderen Seite ist es halt eine super Motivation, um gut durch den Winter zu kommen. Und so sehe ich das auch immer so. Es ist wirklich so eine Art Standortbestimmung, schon ein All-Out-Wettkampf natürlich für mich, aber es ist von der Jahresplanung her, also für mich zumindest die letzten Jahre immer ganz gut gelaufen. Ja, der Adrian, der war ja auch vor Ort. Und ja, ich würde es mal, damit den Adrian auch mal ein bisschen ins Boot hole, mal einen Adrian fragen, erzähl doch mal über diesen Klassiker, so Rottgau 50, was ist das? Das sind ja, glaube ich, auch mehrere Runden, ja. Also ich war jetzt nicht vor Ort, aber ich glaube, das ist, was, eine 5 Kilometer-Strecke, Ist zehnmal? eine 5-Kilometer-Strecke. Ich glaube, zur Strecke selbst kann der Ludwig gleich selbst noch mal was erzählen. Ich habe sie jetzt auch nicht komplett, ich bin da so Teile so abgegangen, aber jetzt auch nicht komplett. Eine flache Strecke mit einer kleinen Steigung, die wahrscheinlich der Ludwig wird es auch erzählen, irgendwann dann auch sehr wehtun kann. Ansonsten, ja, also ich finde schön gelegen, teilweise Felder, teilweise Wald. Wie gesagt, ich war zum allerersten Mal, ne, obwohl es den Wettkampf schon 25 Jahre gibt, Ich Ludwig. glaube 20 oder Oder 21 jetzt. so, ja, also auf jeden Fall schon eine lange Zeit. Ne? Also ich habe immer wieder mal von Rottgau gehört, hat mich aber vor allem auch wegen der frühen Zeit nie so wirklich interessiert für den Wettkampf, aber jetzt So wie meine Coaching-Betreuer-Funktion habe ich mir das natürlich nicht entnehmen lassen, da jetzt vorbeizukommen und sich das anzuschauen. Und es war auf jeden Fall es wert, das, definitiv. Ja, eigentlich wollte ich dir noch fragen, eigentlich doch eine super Strecke für ein Backyard, oder? Ein bisschen kurz. Eine offizielle Backyard-Strecke ist 7,6. Aber das ist ja auch so jetzt nur reiner Feldweg, oder? Nee. Also am Anfang, das ist eigentlich ganz gut geteilt. Also der Anfang der Runde jeweils ist Asphalt. Eigentlich sehr angenehm zu laufen, auch ziemlich flach. Erst so ab, ich würde sagen, knapp der Hälfte geht es dann so in den Feldweg entlang und dann auch so ein bisschen in ein Waldstück rein. Und dann ist es bis zum runden Ende sozusagen, ist es dann Waldweg. Und das Tückische an der Strecke, es gibt eigentlich zwei kritische Stellen. Das eine ist, es gibt so einen Wendepunkt, wo man also wirklich einen 360-Grad-Wende sozusagen um einen Tisch rum machen muss. Das ist bei den ersten 5-6 Malen ganz gut zu machen, aber dann spätestens beim 7. Mal ist es wirklich ganz schön nervig, weil das halt wirklich eine Komplettwendung ist. Und ich glaube, alle Läuferinnen und Läufer wissen, dass genau so eine scharfe Kurve eigentlich das ist, was einen dann auch mal killen kann. Und dann gibt es am Ende noch so auf den letzten Kilometer einer Runde gibt es dann so ein Waldstück, wo man wirklich, also ganz, ganz minimal mal kurz einen Hügel nach oben läuft. Eigentlich ist es gar kein Hügel, es ist eine kleine Anhöhe von vielleicht, keine Ahnung, 2 Metern oder so. Die ist erstmal total lächerlich und man denkt sich, okay, wenn das jetzt alles ist, soll es mir recht sein. Aber wie gesagt, spätestens nach der 7. Runde kann die schon auch ganz schön wehtun. Und das merkt man dann schon in den Beinen. Auf der anderen Seite ist es insgesamt eine sehr, sehr schöne Strecke, weil sie halt doch abwechslungsreich ist und dadurch auch nicht langweilig wird. Also es sind zwar nur 5 Kilometer, die man 10-mal ablaufen muss, aber dadurch, dass es dann doch insgesamt so, landschaftlich und vom Bodenbelag her doch sehr abwechslungsreich ist, wird es einem da definitiv nicht langweilig. Und deswegen ist es echt eine sehr schöne Strecke. Okay, weil ich hätte jetzt gedacht, so mental killt dich das Ding so ein bisschen? Ja, es geht. Also ich meine, ich habe im Training ja auch, ich habe ja so meinen Hauspark, bei dem ist eine Runde 4,2 Kilometer. Da trainiere ich ja mindestens 3 bis 4 Mal von meinen 6 oder 7 Einheiten in der Woche. Deswegen bin ich es gewohnt, im Kreis zu laufen. Und ich kann das, glaube ich, auch ganz gut mental verkraften. Also ich glaube, auf der anderen Seite kann man halt sagen, man kann die Runden auch schön abzählen. Ne? Also man weiß dann so nach der 5. Runde, jetzt geht's nach Hause, die 6., 7. Runde, man zählt dann so ein bisschen runter. Das kann durchaus mental auch mal eine Stütze sein. Also ich glaube, das ist insgesamt, kann man damit ganz gut klarkommen, wenn man es trainiert. Okay. Ja, ich hatte so ein bisschen nach der Strecke jetzt gefragt, weil als ich schon angefangen habe im Laufen, habe ich schon vom Rottgau 50 gehört, aber das war damals auch sehr, sehr weit weg für mich, deswegen immer so ein bisschen Interesse halber. Aber ich lebe ja hier so ein bisschen in der Gegend um Frankfurt rum, sage ich jetzt mal, da kriegt man das so ein bisschen mit. Wie war es denn eigentlich bei dir so? Ich meine, jetzt wohnst du ein bisschen weit weg. Hat dich das Ding dann auch irgendwann erreicht oder kennt man das einfach? Naja, witzigerweise habe ich zu der Gegend schon so eine gewisse läuferische Beziehung aufgebaut, weil es ja, im Prinzip in Steinwurfweite vom Brüder Grimmlauf entfernt ist. Das ist ja hier so Main-Kinzig-Kreis, wo also wirklich jedes Jahr der Brüder Grimmlauf stattfindet und den bin ich das erste Mal, ich glaube, 2014 oder so gelaufen. Ich weiß es nicht mehr genau. Also insofern, die Gegend ist mir schon so ein bisschen bekannt und dann habe ich damals eben, als ich mich entschieden habe, dafür auf die Ultradistanzen zu wechseln oder sie zumindest mal auszuprobieren, um zu gucken, ob das was für mich wäre, bin ich irgendwie auf diesen Rottgau 50 gestoßen. Ich glaube einfach nur durch eine ganz klassische Recherche, die man halt so macht dann. Man googelt sich mal so durch die Läufe durch im Jahr. Und da ist mir dieser Lauf schon begegnet und komischerweise, ich weiß nicht, woran das liegt, vielleicht, weil es halt auch so eine Art Familientreffen jedes Jahr ist, starten auch relativ viele Läuferinnen und Läufer von meinem Verein hier in Berlin, von der LG Mauerweg. Und dann hat sich es ganz gut ergeben, dass wir da einfach als Gruppe sozusagen angereist sind das erste Mal und diesen Lauf gemacht haben. Und ja, seitdem, wie gesagt, ich bin jemand, der gerne auch mal sich so ein gewisses, so Läufe zurechtlegt, die dann jedes Jahr irgendwie auf dem Programm stehen. Und da gehört der Rottgau 50 jetzt dazu, weil ich damals auch echt eine gute Erfahrung gemacht habe und mir das Spaß gemacht hat. Und das, wie gesagt, immer ganz gut ins Jahr passt. Ja, das ist es, gell, wenn es Spaß macht, dann macht man Läufe halt auch gerne mehrfach. Genau, richtig. Und wie gesagt, inzwischen sind es wirklich so, es ist ein kleines Familientreffen geworden und man kennt die Leute inzwischen und es macht richtig Spaß, sich da einmal im Jahr einfach mal zu einem Stelldichein einzutreffen. Okay, wie muss man sich denn das bei dir denn vorstellen mit der Anreise? Du musst ja dann bestimmt schon einen Tag vorher anreisen oder bist du dann irgendwie das verlängerte Wochenende hier oder so in der Gegend? Ja, genau. Also ich reise am Freitag an, bisher immer mit dem Zug. Jetzt in diesem Jahr bin ich mit Heikos Rave-Mobil wieder mitgefahren. Also sein Auto, sein Wohnwagen, wo er dann ja auch schläft und das in Wuppertal auch schon dabei war. Also sein Camper, muss man sagen, Wohnwagen hört sich irgendwie so klein an, aber es ist ein Riesig richtiger Camper, genau. Da sind wir am Freitag angereist und ja, es gibt dann in Rottgau, glaube ich, gibt es nur ein Hotel. Ich weiß es nicht genau, ich kenne bloß dieses eine Hotel. Da sind auch alle Läuferinnen und Läufer immer untergebracht. Davon lebt dieses Hotel, glaube ich, auch. Einmal im Jahr ist die Hölle los in Rottgau. Ansonsten weiß ich es nicht danach so können die recht. dann zumachen bis zum Danach nächsten Jahr genau das wieder. ganze Jahr davon leben. Genau. Und das ist super, weil es fußläufig ist vom Start, ne? Also man geht da 10 Minuten irgendwie zu Fuß hin, ist bei der Startnummernausgabe und ist also überall gleich vor Ort. Das ist total praktisch. Genau, und am Samstagnachmittag oder Samstagabend sind wir dann wieder zurückgefahren mit dem Auto. Das war ein bisschen anstrengend, weil dann ja doch 6 Stunden sitzen ist nach so einem Lauf nicht so wahnsinnig regenerativ und angenehm. Aber insgesamt ist es schon machbar. Also wenn es jetzt nicht 5 oder 6 Mal im Jahr vorkommt, geht es schon. Aber wie gesagt, es sind relativ viele Berliner Läuferinnen und Läufer am Start. Ja, cool. Sehr, sehr cool. Und Adrian, wie war es bei dir? Du bist bestimmt morgens da angereist. War es eher kurzfristig oder hast du da vorher schon Nein. gewusst, dass du hinfahren möchtest? Ich habe es eigentlich gewusst, sobald wir die Saison geplant haben und klar war, dass Ludwig da startet, dann habe ich mir das natürlich nicht entgehen lassen, ne? Vor allem, weil es halt nicht weit ist, ne? Von hier von Gießen entfernt. Ein bisschen unglücklich war es halt mit der Arbeit, weil ich an dem Tag eine Spätschicht hatte und konnte leider den Dienst nicht tauschen. Und deshalb habe ich ja auch den Ludwigsaal-Zieleinlauf verpasst. Da war ich nicht mehr dabei, da musste ich schon zur Arbeit. Aber nichtsdestotrotz hat sich das auf jeden Fall gelohnt, da vor Ort zu sein, das mal zu sehen, definitiv. Da war die leise Kritik, dass der Ludwig nicht schnell Ich genug war. glaube, gar kein Fall, der war schon schnell genug. ich glaube, es ist besser, dass er nicht gesehen hat, wie ich ausgesehen habe. Nee, also Spaß. Aber gut, dann kommen wir doch mal zu Ludwig, zu deinem Rennen. Erzähl doch mal so von den ersten Runden, sagen wir mal so bis zur Hälfte. Wie ging es dir da? Bist ja auch nicht alleine gelaufen. Genau, das war sehr gut. Also ich wusste von Anfang an, oder ich habe mich zumindest sehr, sehr fit gefühlt. Also die Vorbereitung ist total gut gelaufen. Es gab überhaupt keine Zwischenfälle. Sämtliche Trainingseinheiten sind so gelaufen, wie wir uns das vorgenommen hatten. Und insofern bin ich da schon mit einem gewissen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen vor allem an den Start gegangen. Und ich habe ehrlich gesagt, jetzt darf man es ja sagen, Adrian, wir haben eigentlich bis relativ kurz vor dem Wettbewerb selbst nicht so hundertprozentig gewusst, wie wir es eigentlich angehen sollen, also in welcher Pace ich tatsächlich anlaufen soll. Und Wir hatten haben wir zwei dann, Pläne, Plan A, Plan B. genau, wir hatten noch so einen kleinen Geheimplan. Und ich habe mich dann dazu entschieden, also mit so einer drei guten, stabilen 3,55er Pace anzulaufen und zu gucken, wie sich das anfühlt und gegebenenfalls dann eben nach oben oder nach unten nachzusteuern. Und was wirklich ein sehr, sehr glücklicher Umstand war, ist, dass mich so ein paar Wochen vorher Max schon angeschrieben hat auf Strava und mich gefragt, oder auf Instagram, glaube ich, und mich gefragt hat, was ich denn für eine Pace laufen will. Und ich war dann noch sehr konservativ und sehr zurückhaltend und habe gesagt, ja, ich weiß es noch nicht so genau, aber so um die 3,55 könnte es sein, mal gucken. Und dann hat er mir zurückgeschrieben, das wäre genau die Zeit, die er für seinen Trainingslauf planen würde an dem Tag, weil er würde nicht die ganzen 50 Kilometer laufen, aber würde gerne einen Long Run machen. Auch einen relativ flotten. Also Max läuft den Marathon schneller als ich. Ich glaube, 3,24 hat er in Frankfurt letztes Jahr gehabt. 3,34, glaube ich, nicht 3,24, 3,34. Und er meinte, das wäre genau das Thema, das Tempo, das er sich da eigentlich jetzt hervornehmen würde für Rottgau und ob er mich pacen darf. Und dann habe ich gesagt, ja klar, super, sehr gerne. Aber wir schalten uns dann nochmal zusammen und dann hat er irgendwie kurzfristig nochmal gesagt, okay, wir sehen uns dann am Samstag in Rottgau und das haben wir dann auch und ja, und dann hat er mich die ersten 35 Kilometer, also die ersten 6 Runden, gepaced und das hat super funktioniert. Die ersten 7 Runden sogar, fällt mir gerade ein. Hat sich super angefühlt und hat mich dann auf der letzten Runde noch gefragt, Tempo beibehalten und ich meinte dann, ja, klar, bleiben wir so. Und insofern war das natürlich perfekt, weil ich mich halt einfach dranhalten konnte und mich auf meinen Lauf konzentrieren konnte. Und nachdem die Strecke ja doch, also die Wege doch relativ eng sind, musste ich mich dann auch nicht groß drum kümmern, von hinten zu rufen, dass wir kommen. Das hat dann Max übernommen, glücklicherweise, und ich konnte mich dann auf den Lauf konzentrieren. Und das war zuerst, zumindest die ersten 7 Runden, sehr, sehr angenehm. Dazu muss ich nochmal anmerken, sorry, Lukas, dass ich von dem Plan nichts wusste. Da wurde ich erst im Nachhinein darüber informiert. Für Ludwig war es auf jeden Fall perfekt. Ne? Aber wie gesagt, ich habe immer gedacht, solange ich da war, beziehungsweise bis eine Runde davor, da ist ja nämlich der zweite dann ausgestiegen, wie wir dann jetzt gleich erfahren. Und ich habe immer gedacht, Ludwig ist ja drei, also Platz 3 oder 4, weil Max und Ludwig die ganze Zeit zusammengelaufen sind. Ne? Aber im Endeffekt war er ja die ganze Zeit auf 3 quasi. Ja, ehrlich gesagt habe ich da auch gar nicht mehr dran gedacht, dass Max da auf mich wartet, weil ich war natürlich dann auch gedanklich woanders, und dann an der Startlinie stand er plötzlich neben mir und hat er gemeint, so, hier bin ich, hallo. Und ich dachte mir, ach ja, stimmt, da war ja noch was. Aber so war es für Adrian halt nochmal ein spannenderes Rennen, ist doch auch toll. Ja, auf jeden Fall. Ja, und da frage ich mich, wie ist denn ein Ludwig so bei so einem Lauf, weil bist du da auch gesprächig oder konzentrierst du dich dann komplett auf dich und willst dann eher so in Ruhe gelassen werden? Ja, absolut. Also ich rede da eigentlich so gut wie gar nichts. Ich habe sogar Max im Vorfeld geschrieben, ja, also darfst du natürlich gerne pacen, aber ich bin nicht sehr gesprächig. Und dann meinte er, ja, wunderbar, ist auch richtig so. Also ich bin sowohl vorm Rennen als auch dann beim Rennen selbst natürlich nicht unbedingt der sozialste Mensch. Ne? Also ich glaube, das ist aber auch ein bisschen normal, dass man halt einfach versucht, bei sich zu sein und sich darauf zu konzentrieren und auch immer wieder sich selbst so ein bisschen zu überprüfen, wie geht's einem, wie geht's dem Körper. Man muss ja auch an viele Dinge denken, ne? Also wann muss man am Start sein, wie ist es mit der Verpflegung. In Rottgau ist es ja so, dass man die Eigenverpflegung mitbringen darf. Da gibt es einen extra Tisch dafür. Da muss man vorher auch schon mal sich positionieren und gucken, dass man seine Sachen auch wiedererkennt, das entsprechend markieren und so weiter. Und also ich brauche das schon, dass ich mich halt einfach darauf konzentrieren kann, was ist da passiert und was ich beachten muss und die Pace und so weiter. Und ich habe es ja auch nicht so mit Zahlen, also muss ich mich dann immer doppelt konzentrieren, dass ich da alles richtig mitzähle und die richtige Pace da im Hintergrund habe und so und zur richtigen Zeit auf den richtigen Knopf auf der Uhr drücke. Das ist alles nicht so einfach, ne? Deswegen bin ich da eher in mich gekehrt und konzentriere mich dann eben auf den Lauf. Ja, ist auch definitiv richtig so. Sorry, Lukas, ich rede jetzt ständig rein. Nee, alles gut. Nee, aber ich fand, wir haben uns ja getroffen, ne? Ich wäre fast an euch vorbeigelaufen. Ich war ein bisschen spät dran und bin da zu der Sporthalle, wo man die Stadtnummern-Ausgabe machte. Und da bist du und der Heiko an mir vorbeigelaufen, beziehungsweise mich gesehen. Ich wäre an euch vorbeigelaufen. So rum ist richtig. Und ja, also ich empfand das alles, also man hat ja jetzt, sage ich mal so, die Anspannung jetzt so nicht angemerkt, ne, also das hatte ich jetzt so, ich wusste davon, ich wollte dich da jetzt auch nicht irgendwie großartig voll quatschen oder so, wir haben schon ein bisschen, ne, nochmal kurz davor so gesprochen, über den Wettkampf, Taktik, Verpflegung und so weiter, aber im Großen und Ganzen war ja im Vorfeld schon alles klar, so dass jetzt nicht viel zu besprechen gab im Endeffekt. Na, aber klar, ich meine, ich habe ja von außen leicht reden, also ich fand es recht entspannend, aber ich glaube, dir ging es da ein bisschen anders. Ja, ich glaube, entspannt war ich schon, also wie gesagt, ich hatte das nötige Selbstbewusstsein oder ich wusste, dass ich in einer guten Verfassung bin, ich hatte keine Probleme, ich fühlte mich ausgeruht, ich habe gut geschlafen in der Nacht davor, also es war alles gut, deswegen, und ich habe das ja auch lieber, so einen Lauf zu laufen, als es zum Beispiel ein 10-Kilometer-Lauf oder so, wo du halt von Anfang an einfach drauf losbrennen musst und weißt, wenn die ersten 2 Kilometer in die Hose gehen, ist vielleicht der ganze Lauf schon am Ende. Und ich weiß halt bei solchen Distanzen, Marathon plus X, sage ich jetzt mal, dass man halt erstmal gut ins Rennen finden kann und dass, wenn eine Runde mal nicht so optimal läuft, dass man auch noch genug Zeit hat, das auszugleichen. Deswegen bin ich da schon immer relativ entspannt, würde ich sagen, aber halt doch jemand, der jetzt nicht irgendwie groß abgelenkt werden muss. Und was mich total wahnsinnig macht, ist, und das war aber Gott sei Dank da nicht der Fall, ist, wenn es halt irgendwie organisatorisch noch kompliziert wird. Ne? Also wenn man irgendwie sich mit 100 Leuten absprechen muss, wo man sich wann wie trifft, wie man wo hinkommt und so weiter. Ich habe dann auch zu ein paar Leuten gesagt, die mich im Vorfeld gefragt haben, ob sie mich mitnehmen sollen zur Startnummernausgabe. Da habe ich gesagt, nee, lass mich mal alleine gehen. Ich bin da ja gleich vorne und ich habe da meinen eigenen Zeitplan und so weiter. Und deswegen, ja, also möchte ich da einfach so ein bisschen bei mir sein und meine eigene Einteilung haben. Das ist mir eigentlich wichtig. Aufgeregt würde ich sagen, also zumindest jetzt negativ aufgeregt, war ich tatsächlich nicht, nee. Vollstes Verständnis von meiner Seite, denn wenn es ein Wettkampf ist, wo es für mich um irgendwas geht, bin ich ganz genauso. Also selbst wenn du jetzt, keine Ahnung, noch zum Startbereich gehen musst oder so, habe ich meistens noch irgendwie Kopfhörer drin und höre mir einen Podcast an oder sowas, weil da habe ich auch keinen Kopf, mich noch mit irgendwie Leuten da noch zu unterhalten und so. Habe dann so ein bisschen meinen Rennplan, den ich dann durchgehe und ja, da hast du andere Sachen im Kopf und ich glaube, diese Fokussierung darauf, das macht es dann halt auch ein bisschen aus, gell? Ja, nichtsdestotrotz freut man sich wirklich, auch wenn es vielleicht nicht immer so wirkt, denn man freut sich wahnsinnig, die ganzen Leute zu sehen. Niklas war dann ja auch da und Daniel und die ganzen anderen noch aus dem Erdnussbutter-Universum, die dann auch am Tisch standen und uns auch alle angefeuert haben. Also das ist total viel wert und freut mich wahnsinnig, auch die Leute zu sehen, auch dass Adrian natürlich da war. Das ist nochmal ein ganz eigener Fall. Also das auf jeden Fall, das ist mir auch wichtig und das pusht mich auch ungemein, aber man kann das halt nicht immer so zeigen, wie man es vielleicht zeigen sollte. Ja, das darf man auch dann, glaube ich, in dem Moment auch nicht falsch verstehen, genau. Gerade wenn es einem ein wichtiger Lauf ist, so wie der für dich. Aber ich muss jetzt gerade mal ganz kurz nochmal nachfragen, weil du sagtest, du musst dich auf die Runden konzentrieren. Muss man da selber zählen oder wie funktioniert das? Ja, man muss eigentlich selber zählen, aber man hat natürlich auf der Uhr ständig die Distanz. Also insofern weiß man schon, wie viele Runden man noch zu laufen hat, aber eigentlich muss man selber zählen, ja. Aber die Zeit wird natürlich schon angezeigt und so weiter, klar. Aber wenn man jetzt nur 9 Runden läuft und dann aufhört, dann sagt einem keiner, du musst noch eine Runde laufen oder so. Insofern muss man da schon selber auch ein bisschen auf die Uhr gucken. Aber wie gesagt, das passiert ja sowieso automatisch. Judy, du sagtest ja, der Heiko ist mit dir mitgekommen. Ist der jetzt auch gelaufen oder war der nur als Support da? Heiko ist auch gelaufen, ja. Der wusste aber auch, dass er nicht ganz läuft in die 50 Kilometer. Also der wollte, glaube ich, 20 laufen und gucken, wie weit es geht. Und ist dann auch tatsächlich nach 5 Runden, glaube ich, raus. Aber das war so geplant, ja. Weil der dann noch ein bisschen angeschlagen war. Und genau, und dann war von vornherein klar, dass das für ihn ein längerer Trainingslauf wird. Und das ist aber, soweit ich das mitbekommen habe, auch ganz gut gegangen. So, Adrian, soweit Hälfte des Rennens rum. Warst du denn zufrieden mit Ludwigs Leistung? Ja, definitiv. Also der Ludwig, der lief ja wirklich wie ein Uhrwerk. Das kann man nicht anders sagen. Also die, wenn man sich auch die Splitzeiten anguckt, die sind schon ganz gut. Also was heißt ganz gut? Also wie gesagt, das passt wunderbar. Das lief. Also die ganze Zeit, wo ich da war, sah der Ludwig gut aus. Wir hatten immer wieder mal so für eine Sekunde Kontakt, ne, wo ich nachgefragt habe, wie geht's oder wie geht's und ja, war alles ohne Probleme. Ja, so die ganze Zeit, die ich mitbekommen habe. Das lief richtig gut. Ja, sehr schön. Gut, Ludwig, dann erzähl doch mal von deinen letzten, sagen wir 5, 4 Kilometer. Hast du ja schon gesagt, bei Runde 7 ist ja der Max dann raus und du musstest dich dann allein durchschlagen. Du musst auch allein die Leute fortscheuchen. ja, also es ist tatsächlich so, natürlich, logischerweise, wie sollte es anders sein, war klar, dass die letzten Runden die härtesten werden. Ich will jetzt nicht sagen, als Adrian dann weg war, ist es richtig hart geworden. De facto war es aber dann so. Vielleicht liegt es auch an Adrian, ich kann es nicht sagen. Aber ja, also sagen wir mal so, die 7. Runde, die ist noch sehr, sehr gut gelaufen. Die 8. Runde eigentlich auch noch. Und dann spielt man natürlich schon so das Spiel im Kopf, dass man sich denkt, okay, die nächste Runde wird dann der Marathon sein. Bis dahin bist du dann noch gut unterwegs und dann ist es sowieso schon fast gegessen. Und ja, so war es dann letztendlich auch. Also ich bin dann auch mit einer sehr guten Marathonzeit durch. Und bei mir ist es immer so, wenn ich einen Lauf öfter mache und mir ging es mal schlecht bei einem Lauf, dann erinnere ich mich da ganz gern zurück und denke mir, okay, im letzten Jahr, also in dem Fall jetzt zumindest, im letzten Jahr ging es dir zu dem Zeitpunkt jetzt schon mal so richtig schlecht. Und das ist jetzt nicht der Fall. Jetzt geht es dir richtig gut noch, du kannst das Tempo gut halten, du fühlst dich gut, die Beine tun natürlich weh langsam, wie sollte es anders sein? Und ich habe es jetzt schon öfter gesagt, ich bin da immer ein großer Fan von so ein paar Mentalstrategien Und ich denke mir dann halt immer, wenn der Schmerz kommt, dann nehme ich ihn an und freue mich darüber, in Anführungsstrichen, und denke mir, das ist normal, dass der jetzt da ist. Und ich nehme den jetzt mit und ich akzeptiere das jetzt. Und ja, also alles wie geplant sozusagen. Ja, und dann kam irgendwann die 9. Runde, also dann so Kilometer 45, nee, 40 war dann durch, das ist dann die Marathonrunde gewesen, und am Ende der 9. Runde habe ich mir gedacht, okay, jetzt wird's richtig hart, ich habe jetzt noch 1,5 Runden, und jetzt muss ich dann auch irgendwie durchkommen. Ich habe dann schon gesehen, dass ich die Pace nicht mehr ganz halten konnte, dass dann schon so ein paar Vierer dabei waren von der Pace, und dachte mir, okay, jetzt musst du nochmal so richtig die Zähne zusammenbeißen, jetzt wird's nochmal richtig böse. Und ja, die letzte Runde war dann auch wirklich, die war dann wirklich extrem hart. Also das muss man schon sagen, so Kilometer 45 bis 47, würde ich sagen, 48 noch. Das war so die härteste Teilstrecke des Ganzen. Da ging es mir dann auch, ja, nicht mehr gut. Das kann man wirklich nicht mehr sagen. Wobei das gar nicht so sehr Schmerz war, sondern einfach so eine wirklich komplette Erschöpfung. Also man hat so gemerkt, der Körper wankt so ein bisschen, und man musste sehr, sehr stark darauf achten, dass die Haltung passt. Das ist auch das, worauf ich mich dann konzentriert habe. Also mir war schon klar, dass der Schmerz in den Beinen jetzt erträglich bleiben würde. Es würde keinen Krampf geben. Es wäre jetzt nicht so, dass ich den Schmerz nicht mehr aushalten kann und stehen bleiben muss, sondern ich musste mich tatsächlich darauf konzentrieren, dass die Statur stabil blieb, dass der Laufstil einigermaßen sauber blieb, dass da alles einigermaßen passt. Und das hat mir dann letztendlich auch geholfen, mich darauf zu konzentrieren. Ja, und dann kam eben nochmal dieser besagte Wendepunkt. Und da muss ich sagen, also als ich dann so darum gelaufen bin, da musst du ja dann zwangsweise 2-3 Schritte machen, um in die Kurve zu kommen. Und da dachte ich mir dann schon, oh Gott, ob ich jetzt nochmal anlaufen kann, da bin ich ja gespannt. Und es ging dann ganz gut. Dazu kam natürlich, dass ich wusste, dass ich Dritter momentan bin, also momentan noch auf dem Podiumsplatz, und ich hatte absolut keine Ahnung, wie weit der Vierte entfernt ist, und hatte natürlich immer Angst gehabt, dass irgendwann jemand um die Ecke kommt oder plötzlich an mir vorbeizieht und sich denkt, okay, wir sehen uns dann später. Und das war auf der einen Seite natürlich sehr, sehr hart, auf der anderen Seite aber auch sehr, sehr gut, weil dann mir klar war, ich muss jetzt da irgendwie durchlaufen. Ja, und dann kann man sagen, dass so die letzten 2 Kilometer habe ich einfach versucht, nochmal so schnell zu laufen, wie es geht, und habe mir gedacht, ich versuche jetzt einfach streckenweise nochmal so einfach alles reinzuhauen, was ging. Das war von der Pace dann nicht mehr ganz so befriedigend, aber es war zumindest so, dass ich ganz gut durchgekommen bin und dann letztendlich auch am Ende wirklich völlig am Ende war, aber halt doch über der Ziellinie drüber, und dann war es geschafft. Ja, und ich gehe mal davon aus, du konntest deinen dritten Platz halten, beziehungsweise ich weiß es. Ja, ich konnte ihn tatsächlich halten, und also mir hat jemand vom Streckenrand kurz nach Beginn der 9. Runde, glaube ich, war es, oder der 10. Runde war es, also in der letzten Runde, hat mir jemand vom Streckenrand irgendwas zugerufen, ne? So und so viel Abstand zum 4. Platz, und ich habe 1:30 verstanden, also 1 Minute 30 verstanden, und dachte mir, wow, das ist nicht wirklich viel. Es waren aber dann de facto 39, die er meinte, und wenn ich das gewusst hätte, hätte ich vielleicht nicht mehr alles gegeben am Schluss. Insofern war ich ganz froh, dass ich es falsch verstanden hatte. Aber ja, ich habe es dann glücklicherweise tatsächlich geschafft, aufs Podium zu kommen, ja. Ja, sehr interessant. Ich wollte dich gerade fragen, gibst du denn da drauf dann was? Also ich wüsste nicht, ob ich da dem dann wirklich vertrauen würde, wenn es jetzt nicht, keine Ahnung, der Adrian gewesen wäre oder so. Normalerweise nicht, nee. Also ich meine, man hofft natürlich, dass derjenige recht hat, der das sagt, wenn es zugunsten von einem ist, das ist klar. Aber ja, also ich habe jetzt einfach mal damit gerechnet, dass es stimmt. Ich wüsste, also rein vom Blick sozusagen, also was ich so selbst wahrgenommen habe, hätte das schon so gepasst. Also das ist mir schon logisch vorgekommen. Und ja, und ich wusste auch relativ früh, dass die ersten beiden weg waren, ne? Weil die haben sich da vorne ja gebattelt, das war ja wirklich richtig krass. Die sind ja auch in Zeiten durch, ja. 2:59 und 3:01, also da war mir schon klar, dass das absolut unerreichbar wird, und damit rechne ich dann auch nicht mehr und darauf laufe ich dann auch nicht mehr. Aber den dritten Platz zu halten, das wollte ich natürlich dann schon, das ist klar, insofern bin ich dann schon wirklich am Ende nochmal all out gegangen und habe gedacht, jetzt muss ich, also wenn jetzt noch der dritte Platz weg wäre, das wäre, egal wie die Zeit dann wäre, wäre dann letztendlich schon eine Enttäuschung. Aber war es dann Gott sei Dank nicht. Das Problem ist so ein bisschen auch, wenn du sowas hörst, ne, egal ob man es glaubt oder nicht, das setzt dich im Kopf fest, ne, irgendwie. Du hörst einfach diese Zahlen und das ist einfach im Kopf, ne? Und es arbeitet halt so, ne? Positiv wie negativ. Ja, auf jeden Fall. Wie war denn jetzt deine Finish-Zeit? Die Finish-Zeit war 3:19:14. Und somit auf also jeden Fall so, wie ich es erhofft hatte. Und unter 3:20 war eigentlich so der Hauptplan. Ja, und insofern haben wir es erreicht. Du hast ja gesagt, du hast ja schon mehrmals gelaufen. Was war, also du hast, glaube ich, damit auch deinen persönlichen Rekord auf der Strecke verbessert. Aber was, wie viel? Also bei meinem Debüt in Rottgau und somit überhaupt Ultra-Debüt hatte ich 3:31. Letztes Jahr war dann eben der Katastrophenlauf. Das waren, glaube ich, 3:43 oder so oder 3:47 sogar. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und jetzt eben 3:19:14. Also insofern die Bestzeit doch ganz deutlich unterboten, so wie ich es mir erhofft hatte. Und insofern bin ich natürlich mega zufrieden. Ja, Adrian, was sagst du dazu? Yeah, alle Ziele erreicht. Also wie der Ludwig gesagt hat, also ne, das primäre Ziel war ja erstmal die Sub 3:20, was wir da im Auge hatten, aber dann auch Gesamtplatz 3. Mega, ne? Und dann auch noch die Altersklasse gewonnen. Das wollen wir auch nicht verschweigen. Also Ludwig hat da ganz gut abgeräumt, alles in allem. Ja, wobei es schon ein bisschen wehtut, die AK40 zu gewinnen, weil ich bin da noch nicht mal 40. Also insofern muss ich sagen, ob ich mich da so drüber freuen soll, aber okay, man muss es annehmen. Ja, ändern können wir da leider eh nichts tun. Ja, das ist leider wirklich so. Naja, auf jeden Fall Glückwunsch zu deinen krassen Leistungen. Ja, vielen Dank. 3:20 ist schon heftig, aber zumindest auf der Distanz. Ja, Adrian, hast du gerade was auf dem Herzen? Also was ich gerne noch so an unsere Hörer so weitergeben würde, weil ich meine, Rottgau ne, ist ja immer sehr, sehr, oder wird immer beliebter, sind immer mehr Leute auf der Strecke. Ich glaube, ja, ist schon fast überflüssig zu fragen, aber ich frage trotzdem, Ludwig, ist der Lauf empfehlenswert? Würdest du den Leuten empfehlen, nach Rottgau zu kommen? Ich würde es dringend empfehlen, auf jeden Fall. Also, und zwar sowohl für diejenigen, die das schon lange Zeit machen und ultra erfahren sind, weil ich, wie gesagt, die Strecke sehr schön finde und den Lauf sehr schön finde und es ein total schöner Jahresstart ist. Aber auch für Leute, die sich so langsam mal so ein bisschen Richtung Ultra auf den Weg machen wollen, so habe ich es damals ja auch gemacht. 50 Kilometer ist eine Distanz, die man, wenn man einen Marathon gut laufen kann, eigentlich auch gut hinbekommt. Es ist eine Strecke, die sehr dankbar ist, weil sie halt wirklich, also eigentlich kann man sagen, eine komplett flache Strecke ist. Es sind ein paar gemeinere Kurven drin, die man aber eigentlich auch ganz gut hinbekommt. Das Einzige, was ich sagen muss, ist, dass, sagen wir mal, irgendwann die Strecke so eine natürliche Kapazitätsgrenze einfach hat, weil die Wege halt, wie gesagt, doch recht eng sind, gerade so die Waldstücke. Also ich denke, mehr als 1000 Läuferinnen und Läufer wird der Lauf nicht wirklich aushalten können. Deswegen weiß ich nicht, ob ich es empfehlen soll, aber eigentlich würde ich schon empfehlen. Also ich kann es wirklich jedem empfehlen. Ja, es wird wirklich vom Jahr zu Jahr größer, ne? Also jedes Jahr gibt es da mehr Teilnehmer. Also ja. Ja, das muss man wirklich sagen. Und es ist, wie gesagt, total gut organisiert. Es ist so ein kleiner, ja, wie soll ich sagen, Leute, die da einfach mit viel Leidenschaft dabei sind und das organisieren. Was ich super finde, ist, dass es eben die Möglichkeit gibt, da die Eigenverpflegung mitzubringen, dass die an dem Tisch steht, wo man immer vorbeikommt, an einem festen Platz. Das ist sehr gut gemacht. Auch die Zielverpflegung ist großartig. Also man kann da wirklich viel essen und trinken, was ich dann zwar nicht gemacht habe, weil ich nichts mehr reinbekommen habe, aber grundsätzlich kann man sich da super gut aufhalten. Es ist so ein kleiner Pavillon, also selbst wenn das Wetter nicht so toll ist und es doch mal einen Niederschlag geben sollte, ist man geschützt. Es ist zwar kalt, klar, da kann aber der Veranstalter nichts dafür. Das ist halt nun mal die Jahreszeit. Aber rein von der Infrastruktur, von der Lage, von dem Ganzen drumherum. Es gibt auch die Möglichkeit zu duschen dann in einem nahegelegenen Sportzentrum. Es gibt im Nachgang dann noch die Siegerehrung und Verpflegung in der Sporthalle. Also man ist da nicht die ganze Zeit in der Kälte, man kann sich da aufwärmen. Also insofern, wie gesagt, ich habe da eigentlich so gut wie gar nichts auszusetzen, außer vielleicht, dass es zu weit von Berlin weg ist. Aber den Weg nimmt man trotzdem auf sich. Da es ja so eine 5-Kilometer-Runde ist, wie ist denn das dann so mit dem Support da? Weil ich denke, da wenn viele da sind, wird sich ein bisschen, verteilt sich da so ein bisschen oder ist das dann eher so, dass es mehr so am Startzielbereich dann so ja, das ist, die Leute sich mal aufhalten? Das ist schon alles im Startzielbereich. Also wie gesagt, man muss dann einmal so um eine Kurve rum und dann gibt es kurz diesen Verpflegungspunkt. Das ist auch ein fester Verpflegungspunkt vom Veranstalter und dann gibt es eben die Eigenverpflegung, die direkt nebendran ist. Da sind natürlich ein paar Leute, das ist klar, die feuern einen dann auch an. Das ist so ein Punkt, wo mehrere Menschen dann sind. Aber ansonsten auf der Strecke ist natürlich niemand, das ist klar. Also da die Stimmung ist jetzt nicht so gut wie bei den großen Stadtmarathons, das ist auch klar, aber das ist auch normal, denke ich. Tut dem Lauf selbst aber jetzt keinen Abbruch. Also insofern, man muss das natürlich schon gewohnt sein, dann auch komplett ohne Stimmung auszukommen und sich irgendwie selbst anzufeuern. Man muss aber auch sagen, dass natürlich dann die Leute, die um einen herumlaufen, dann durchaus auch mal einen anfeuern, ne? Wenn man da irgendwie vorbeiläuft. Also es gab einen Zwischenfall, da hat sich jemand aufgeregt tatsächlich, dass man da an der Seite vorbeiläuft. Der fühlte sich da offensichtlich gestört und hat da kein Verständnis gehabt, dass es vielleicht den einen oder anderen gibt, der da ein bisschen schneller unterwegs ist als er selbst. Das war aber das einzige Negative. Und dann zwei, drei Leute sind halt dann leider doch mit Kopfhörern gelaufen, obwohl es auch offiziell gar nicht erlaubt war. Da musste man dann auch ein bisschen vehementer irgendwie rufen. Das ist auch nicht so ganz glücklich gewesen. Aber ansonsten ist die Stimmung total super, also auch unter den Läuferinnen und Läufern, weil irgendwie auch jeder gerne dabei ist. Ich glaube auch, ich habe das Gefühl, die wenigsten sind zum ersten Mal dabei. Also irgendwie ist das schon so ein eingeschworener Kreis. Und insofern ist die Stimmung wirklich richtig gut und macht richtig Spaß. Genau. Ja, sehr cool. Eine Sache fällt mir gerade ein. Du hast ja vorhin das Erdnuss-Butter-Universum erwähnt. Waren sehr viele Leute da zum Anfeuern, wie zum Laufen selbst. Und Niklas und Daniel haben ja ihrerseits auch schon eine Folge dazu gemacht, die ich schon gehört habe. Und da fällt mir eine Geschichte ein, die der Daniel erzählt hat, wo er in dich reingelaufen ist. Was hat es damit eigentlich? Ja, das war tatsächlich ganz witzig. Ich habe es auch gehört schon inzwischen, also Grüße auch hier nochmal von dieser Stelle. Ja, das war ganz witzig. Ich glaube, es war sogar in der 8. oder 9. Runde, also schon wirklich ziemlich am Ende. Und das war eben an besagtem Tisch, wo wir unsere Verpflegung aufgebaut hatten. Also Daniel und Franzi und ich hatten da eben unsere Verpflegung dort liegen und ich bin gerade an den Verpflegungspunkt angelaufen in der vorletzten Runde und Daniel stand da und hat einen Tee getrunken und ich bin praktisch vor Daniel an den Tisch hin, habe mir mein Gel aus meiner Box genommen und habe natürlich im Eifer des Gefechts nicht mehr geguckt, wer links, rechts, hinter oder vor mir steht. Bin abgedreht mit dem Gel in der Hand und wollte sofort weiterlaufen und in dem Moment stoße ich praktisch mit der Schulter komplett Daniel den Becher ins Gesicht mit Tee. Und glücklicherweise, ich habe danach auch extra nachgefragt, ob er noch alle Zähne hat, aber er hat noch alle Zähne und er hat sich auch nicht verbrannt irgendwie mit heißem Tee. Also insofern war das sehr witzig und ich habe dann noch irgendwie versucht, mich zu entschuldigen, aber Daniel meinte dann nur, komm, lauf, lauf, lauf und dann, ja, war ich auch schon weg. Aber das war ein kleines Missgeschick kurz vor Ende, ja. Aber passiert halt leider auch mal, ne? Ja, und noch gut ausgegangen. Gut ausgegangen für beide tatsächlich, ja. Weder für meine beide, Schulter ist ja ausgekugelt, noch die Zähne sind irgendwie rausgefallen. Alles gut, ja. Alle glücklich und unverletzt am Ende angekommen. Sehr gut. Ja, cool, cool. Was man so alles erlebt, gell? Kriegst du eigentlich dann so mit, wenn du alles überholst oder wenn du ein bekanntes Gesicht überholst? Ja, hin und wieder habe ich mitbekommen, ja. Also Heiko habe ich mal mitbekommen. Ich habe dann auch nochmal gefragt, wie es ihm geht und es ging ihm gut. Er hat auch nur gemeint, alles super, lauf weiter. Ein paar kriegt man schon mit. Am Ende dann, ehrlich gesagt, also wenn ich jetzt nicht direkt mit Daniel zusammengestoßen wäre, hätte ich es wahrscheinlich nicht realisiert, dass er das ist. Aber so, ja, die letzten 3-4 Runden, ehrlich gesagt, konzentriert man sich jetzt mehr auf die eigenen Beine und auf den eigenen Körper als auf die Körper der anderen. Und insofern ist man halt ein bisschen damit beschäftigt, halt die Leute irgendwie vorzuwarnen, dass man jetzt gleich auf der linken Seite da vorbeiziehen möchte. Aber ja, ehrlich gesagt, ich glaube, alle habe ich da nicht mehr erkannt, die ich da getroffen habe auf der Strecke. Nee. Also die mich aber wahrscheinlich auch nicht, deswegen ist das nicht so schlimm. Naja, wenn du da vorbeiziehst, dann bist du auch nur verschwommen meistens. Für ja, aber auch nur, weil ich mein neongelbes Laufshirt anhab vom der EG Mauerweg, ne? Das ist wahrscheinlich Signalfarbe. Ja, wenn der Adrian jetzt zu dem Rennen nichts mehr hat, dann... Nee, im Grunde nicht. Okay. Nee, also wir haben ja mit Ludwig im Nachhinein schon mal über das Rennen gesprochen und das meiste, beziehungsweise er hat ja jetzt alles zum Rennen gesagt. Was jetzt vielleicht noch interessant wäre, Ludwig, wie geht's weiter? Was steht so als nächstes auf dem Programm? Du bist ja jetzt wieder im Training nach einer Woche Ruhepause. Ja, wir sind tatsächlich am Montag jetzt schon wieder ins Training gestartet. Weil Ende März ist eigentlich das, ja, man kann sagen, das Highlight des ersten Halbjahres auf dem Programm. Da ist die 100 Kilometer Deutsche Meisterschaft vor den Toren Berlins am Störritsee in Grünweide. Und normalerweise, ehrlich gesagt, finde ich das fast ein bisschen zu früh, weil es eben Ende März schon ist. Da sind es, glaube ich, noch 8 Wochen hin. Ich hätte den Lauf normalerweise nicht gemacht, aber ich habe mir gedacht, wenn du schon eine deutsche Meisterschaft mal wirklich vor der Tür hast und sozusagen, ja, keine Ahnung, eine Stunde mit dem Auto sozusagen Anfahrt hast, dann muss man es eigentlich fast mitmachen. Und der Plan war ja ohnehin, jetzt im ersten Halbjahr noch einen Ultra zu machen. Hatte mir eigentlich schon so ein bisschen in Thüringen Ultra ausgeguckt, bis dann eben, und das ist ein bisschen absurd, im Dezember bekannt gegeben worden ist, dass die deutschen Meisterschaften jetzt eben hier in Berlin oder beziehungsweise in Brandenburg sind, was auch sehr, sehr kurzfristig ist, was die Ankündigung angeht, nebenbei bemerkt. Und dann habe ich mit Adrian mich kurz konsultiert und habe ihn nach seiner Meinung gefragt und er hat dann eigentlich auch gemeint, ja, eigentlich muss man das ja machen, ne? Also wenn es wirklich einem vor die Haustür gelegt wird, dann sollte man es auch mitnehmen. Und dann haben wir uns dazu entschieden, den Thüringen Ultra abzusagen und nicht zu machen und jetzt eben dieses kleine Abenteuer anzugehen mit einer praktisch nicht vorhandenen Regeneration aus Rottgau direkt in die Vorbereitung für die 100K zu starten und dann Ende März dort auch zu starten. Ich kenne die Strecke glücklicherweise schon, weil ich die letztes Jahr schon gelaufen bin, als Heiko seine 50 Kilometer gelaufen ist und ich ihn gepaced hatte als Vorbereitung für den WHEW. Und auch da muss man sagen, es ist eine total großartige Strecke, auch mit relativ viel Asphalt und einem Waldstück, das ein bisschen unbequem ist. Eine 5-Kilometer-Runde auch, das ist natürlich 20 Mal laufen, ist nochmal ein bisschen härter, da bin ich gespannt, wie es mir gehen wird. Aber eine sehr dankbare Strecke, was so den Boden angeht und die Anstiege und so weiter, eine sehr flache Strecke und gut zu laufen. Deswegen bin ich da im Moment eigentlich auch ganz guter Dinge, ohne aber jetzt schon irgendwie sehr konkret zu sagen, welches Ziel ich mir da vornehme. Auch da gibt es schon einen Geheimplan, selbstverständlich. Genau. Den sollte man eh immer haben. Eben, ja, aber, ja. Eigentlich hatte ich eine coole Überleitung, aber der Adrian hat es mir ein bisschen kaputt gemacht. Dennoch will ich sie hier so ein bisschen anbringen, weil es passt ja auch eigentlich ganz gut. Denn Adrian und Ludwig ist ja momentan noch immer eine Erfolgsgeschichte nach dem Marathon. Jetzt hat er dich hier auch ein bisschen schneller gemacht in Rottgau bei 50 Kilometer. Die 100 Kilometer bist du ja schon beim WHEW gelaufen. Dann sind wir mal gespannt, was du bei den deutschen Meisterschaften dann anstellst. Nichtsdestotrotz muss ich mal ganz kurz, als mich ein bisschen, vielleicht habe ich es nicht ganz verstanden, aber nimmst du dann an den deutschen Meisterschaften selber teil oder nimmst du nur an den Rennen teil? Nee, ich nehme schon an den deutschen Meisterschaften teil. Das läuft ja über den Verein. Deswegen ist es natürlich sehr schön, dass man da direkt auch mitmachen kann. Ich strebe aber keinen Podiumsplatz an. Ich glaube, das wäre ein bisschen vermessen, das jetzt anzukündigen. Aber ich nehme. Ja, ankündigen musst du nicht, du musst es machen. Genau. Nee, aber es ist tatsächlich eben im Rahmen der deutschen Meisterschaft auch und deswegen ist es ja auch so attraktiv, ne? Also, wenn es jetzt einfach nur der Lauf selbst wäre, den gibt es ja auch jedes Jahr. Das ist ja auch ein fester Lauf bei uns im Rennkalender im Berliner Umland hier. Aber nachdem ich eben die Möglichkeit habe, an den deutschen Meisterschaften selbst auch in der Wertung teilzunehmen, ist es natürlich doppelt attraktiv und deswegen mache ich ihn letztendlich ja auch mit, ne? Und für den Verein, glaube ich, ist es auch ganz gut, wenn man da jemanden hat, der vielleicht keine allzu schlechte Zeit rausläuft. Ich hoffe es zumindest und arbeite dafür und daran. Aber das ist halt das für mich auch das Spannende, ne? Es ist meine erste Teilnahme an so einer deutschen Meisterschaft und insofern freue ich mich natürlich drauf und wie gesagt, nimm es natürlich auch gerne in meinen Reigen der Höhepunkte auf. Ja, sehr cool, sehr cool. Klingt auf jeden Fall sehr interessant und ich glaube, wir werden dich dazu auch nochmal befragen. Aber du sagtest ja auch, du kennst die Strecke. Mhm. Ist sie dann, also, dann relativ flach oder vergleicht man mit WHEW oder? Ja, also leichter. Leichter würde ich nicht sagen, also zumal mental leichter sicherlich nicht, weil es eben ein Rundkurs ist. Und aber flach halt, komplett flach, das muss man schon sagen. Es ist aber, wie gesagt, auch so ein Waldstück dabei, wo man also schon so ein bisschen auch so auf, wie sagt man da, so wiesenartige Waldwege laufen muss, also die so ein bisschen zugewachsen sind. Und da hängt es immer auch ein bisschen natürlich vom Wetter ab, ist auch klar. Da muss ich übrigens auch sagen, in Rottgau war das Wetter absolut perfekt, also bis auf die Temperatur vielleicht, aber windstill, kein Niederschlag, auch vorher nicht. Also die Strecke war komplett trocken. Das hat natürlich auch noch so ein bisschen in die Karten gespielt, glaube ich. Und so ist es eben jetzt am Störrissee auch, ne? Also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Strecke, die, wenn das Wetter einigermaßen gut ist und es trocken ist, eigentlich auch jetzt keine so dramatische Herausforderung ist, was irgendwelche Steigungen oder sowas angeht. Und insofern hoffe ich, dass man da ganz gut durchkommt. Ja, gehen wir davon aus, dass es nicht anfängt zu schneien, denn das Wetter ist ja momentan sehr, sehr erschreckend hier. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber jetzt letzten Freitag hatte ich mir überlegt, ein T-Shirt anzuziehen. Ja, also gehen wir davon aus, dass es doch recht mild bleibt. Ja, also an Schnee möchte ich jetzt wirklich nicht Aber denken. Es wäre das Schlimmste ja, aller nee. Möglichkeiten. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dieses Jahr sehen wir auch keinen, aber okay, das ist eine Dein andere Wort in Geschichte. Gottes Ohr. Ja. Judy, also von meiner Seite aus bin ich eigentlich wunschlos glücklich. Ich bin natürlich sehr happy, dass du dich da hier bereit erklärt hast, mal dein Erlebnis in Rottgau zu schildern. War auf jeden Fall sehr cool. Dafür danke ich dir Sehr schon mal. gerne, jederzeit. Adrian, hast du noch irgendwas? Weil sonst würde ich dir dann auch danken, dass du hier teilgenommen hast. Nee, ja, es ist im Endeffekt alles gesagt. Wie gesagt, der Fokus gilt jetzt ne, dem 100-Kilometer-Lauf am Störitzsee und wir haben ja schon das weitere Vorgehen besprochen. Und wie gesagt, diese Woche ist das Training angelaufen und dann werden wir, ich meine, wir werden den Ludwig noch vorher hören, auf jeden Fall, aber spätestens zu Störitzsee wird er bestimmt nochmal zum Lauf was erzählen hier. Auf jeden Fall, ja. Bleibt mir eigentlich nur noch die Frage an Adrian, ob der Urlaub Ende März in Berlin schon geplant ist Ich hoffe doch sehr. oder. Ja, habe ich tatsächlich überlegt, aber der ist ja am 30.03., gell? Ich war letztes Märzwochenende jedenfalls. Genaues Ja, Datum weiß ich genau. gar nicht auswendig. Und da habe ich, weil ich war auch auf der Seite, ich habe mir das angeguckt, weil ich tatsächlich mal mit dem Gedanken gespielt habe, aber ich bin ja einen Tag davor, bin ich bei einem 6-Stunden-Lauf in Mühlfelden. Ja, von daher wird das etwas schwierig. Aber da kommen auf jeden Fall noch ein paar andere Highlights, wo ich da hundertprozentig dabei bin. Das wollen wir aber jetzt natürlich noch nicht verkünden. Nein, nein, das verkünden wir noch nicht. Genau, wollte ich gerade sagen, ist schon mal genug die Leute heiß gemacht, deswegen brechen wir das hier jetzt ab. Ja, wobei man sagen muss, Leute, die mir auf Instagram folgen, die wissen, dass ich keine Geheimnisse habe. Insofern ist das gar nicht so dramatisch. Das wäre ein super Cliffhanger gewesen. Oh, okay. Ja, sorry. Folgt allen Ludwig auf Instagram, wenn ihr wissen wollt, Das worum war die es hier Message, genau. geht. Ja. Supi, dann danke ich euch beiden für euer Teilnahme. Ihr kriegt eine schöne Urkunde von mir zugeschickt. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ebenso, Ja, danke. bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.